1. Danach Fertia Mihazurucksum Osseren Tor des Heiligtums, das nach Osten Ausgerichtet war, doch Diocese Tor war fest verschlossen. 2. Der Herr erklärt mir, das Diocese Tor verschlossen bleiben muss und niemals geöffnet werden darf, die selbst dort eingesogen sei. 3. Ne Dörfers darf sich dort aufhalten, das Opfermal vor dem Herrn einzunehmen, wobei durch die Vorhall eintritten denselben Weg wieder verlässt. 4. Anschließend brachte mich am Norte vor den Tempel, wo ich so, wie die Herrlichkeit des Herrn das Gebord erfüllt, woraufhin ich mich erfürchtig niederwarf. 5. Der Herr forderte mich auf, aufmerksam zuzuhören und genau zu beobachten, welche Vorschriften und Ordnungen für den Tempel und dessen Zugang gelten. 6. ICH sollte dem Y dispenstigen Volk Israel mitteilen, dass der Herr ihr abschulichen Taten nun lange genig geduldet habe. 7. Sie hatten das Heiligtum entweit, indem sie unbeskneten Fremde hinnen ließen, warend sie gleichzeitig opfergeben darbrachten und so den Bund brachen. 8. Anstatt selbst für den Schutz des Heiligtums zu sorgen, hatten sie Fremde beauftragt, den Dienst in Gottes Haus zu verrichten. 9. Daher verfügt der Herr, dass kein Fremde mit unreinem Hosen oder Körper das Heiligtum betreten darf, selbst wenn unter den Israeliten lebt. 10. Die Leviten, die sich von Gott abwandten und Gottsen nachliefen, als Israel in die Ehre ging, müssen nun die Konsequenzen für ihr Schuld tragen. 11. Sie dürfen zwar im Heiligtum dienen, indem sie die Tor bewachen und Opfertier schlachten, doch sie fungieren lediglich als Diener für das Volk. 12. Die sie das Volk zum Gottesdienst verleitet hatten, schor der Herr, das sie für ihr Verfehlungen zur Rechenschaft gesogen werden. 13. Es ist ihnen untersagt, als Priester vor Gott zu treten oder den hochheiligen Gegenständen nahezukommen, sie müssen die Schande ihrer Taten tragen. 14. Gott weiß ihnen jedoch die Verantwortung für die allgemeinen Arbeiten und den Unterhalt des Tempels zu. 15. Im Gegensatz dazu sollen die priesterlichen Nachkommen Zadoks, die Gott true blieben, das Recht haben, im zu dienen und die Opfergaben dazu bringen. 16. Ne sie dürfen das Heiligtum betreten, und den Tisch des Herrn herentreten und den priesterlichen Dienst in seiner Gegenwart ausüben. 17. Wenn sie den inneren Vorhof betreten, müssen sie Kleidung aus Leinen tragen, die wohl waren des Dienstes im Inneren nicht erlaubt ist. 18. Sie sollen Kopfbedeckungen und Hosen aus Leinen tragen und darauf achten, kein Kleidung zu wählen, die sie zum Schwitzen bringt. 19. Bever sie zum Volk in den äußeren Vorhof gehen, müssen sie ihr Dienstkleidung in den heiligen Kammern ablegen, die Heiligkeit nicht zu übertragen. 20. Die Priester dürfen sich weder den Kopf kohl scheren noch ihr Haar ungefleckt lang wachsen lassen, sondern müssen es ordentlich kürzen. 21. Zudem ist es den Priestern untersagt, Wein zu trinken, bever sie den inneren Vorhof für ihren Dienst betreten. 22. Bei der Eheschließung dürfen sie kein Witwen oder geschieden Frauen wählen, sei denn, es handelt sich die Witwe eines verstorbenen Priesters. 23. Ihr Aufgabe ist es, das Volk über den Unterscheid zwischen dem Heiligen und dem Alltäglichen sowie zwischen Reinheit und Unreinheit zu belehren. 24. In Rechtsstreitigkeiten sollen sie als Richter fungieren und dabei Gottes Gesetz sowie die Einhaltung der Festtage und Sabbat sicherstellen. 25. Ihr rituell Reinheit zu bewahren, dürfen sie sich toten nicht nahern, außer es handelt sich engste Familienmitglieder wie Eltern oder Kinder. 26. Falls ein Priester dennoch unrein wird, muss nach seiner Reinigung ein Wortsied von 7 Tagen einhalten. 27. Sobald den inneren Vorhof wieder betritt, im seinen Dienst aufzunehmen, muss ein Sündopfer für sich selbst darbringen. 28. Die Priester sollen keinen Landbesitz in Israel erhalten, die Gott selbst erbe und rechtmäßiges Eigentum ist. 29. Sie sollen sich von den Spies dash, Sundwun Schuldopfen anaren und. Als, was Gott geweiht word, soll ihnen gehoren. 30. Die Bessen Erstlingsfrucht und Elbesonderen abgeben des Volks stehen den Priestern zu, damit siegen auf den Hausen der Geber ruht. 31. des ist den Priesten jedoch streng verboten, Fleisch von Tieren zu essen, die einst natürlichen Tods gestorben oder von Raubtieren gerissen worden sind.